Abschnitt 4 aus Nicholas Nickleby, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 49. Kapitel, Teil 2. Frank Wohlgemuth nahm nach einigem Horchen ein Licht und Tim Linkinwater die Zange zur Hand, und sie würden über die Ursache der Störung augenblicklich zur Gewissheit gelangt sein, wenn nicht Mrs. Nickleby einer Ohnmacht nahegekommen wäre und erklärt hätte, dass sie unter keiner Bedingung allein gelassen werden wolle. Nach einigem Parlamentieren begab sich die ganze Gesellschaft in das anstoßende Zimmer, mit alleiniger Ausnahme Miss La Creevy's, die, weil die Aufwärterin sich freiwillig dazu bekannte, in ihrer Kindheit an Krämpfen gelitten zu haben, bei derselben zurückblieb, um im Falle der Not nach Hilfe zu rufen und Riechsachen in Anwendung zu bringen. Als man im hellen Haufen gegen die Tür des geheimnisvollen Zimmers anrückte, ward zum allgemeinen Erstaunen eine menschliche Stimme vernommen, die mit äußerst kunstgemäß melancholischem Ausdrucke und in Erstickungstönen dergleichen einer Menschenstimme kaum anders möglich ist, als wenn sie unter 5 oder 6 Federbetten bester Qualität ihre Wirkung erprobt, das einst beliebte Lied »So war die Schöne untreu, die mein Herz verehrt, zum Besten gab.« Das Erstaunen des Häufleins wurde in keinerlei Weise vermindert, als nach forcierter Tür die Gewissheit hervortrat, dass die romantischen Töne der Kehle eines Mannes entquollen, der sich ohne Zweifel im Schornsteine befand und von welchem nur die über dem Roste schwebenden Füße sichtbar waren, mit welchen er offenbar in der Absicht, sein Herniederkommen zu bewirken, in großer Herzensangst nach der obersten Kaminstange fühlte. Ein so ungewöhnlicher und ungeschäftsmäßiger Anblick wie dieser konnte nicht verfehlen, bei Tim Linkinwater einen vollkommen lähmenden Eindruck hervorzubringen. Tim kniff den Unbekannten ein paar Mal behutsam in die Enkel und stand sodann, als er dadurch nichts ausrichtete, wie eingewurzelter, ohne etwas weiteres zu tun, als dass er fortwährend die Zange zusammenschlug, wie um sie zu abermaligen Kneifversuchen gefügig zu machen. »Es muss ein Betrunkener sein«, sagte Frank. »Ein Dieb würde seine Anwesenheit auf eine solche Weise nimmermehr ankündigen.« Während er höchst entrüstet so sprach, trat er mit dem Lichte näher, um die Beine genauer zu beschauen, und schickte sich an, dieselben mit wenig Umständen herunterzureißen, als Mrs. Nickleby die Hände zusammenschlug, einen durchdringenden Schrei ausstieß und zu wissen verlangte, ob die geheimnisvollen Glieder nicht in kurze Beinkleider und grauwollene Strümpfe eingehüllt wären oder ob ihre Augen sie betrogen hätten. »Ja doch«, rief Frank, »ganz recht, Ma'am. Kennen Sie den Menschen?« »Liebstes Käthchen«, fuhr Mrs. Nickleby fort und warf sich dabei mit einer Art von verzweifelter Resignation auf einen Stuhl, welche zu sagen schien, dass die Dinge jetzt zu einer Krise gekommen wären, die alles fernere Verhehlen nutzlos machte, »sei jetzt so gut, genau zu erklären, welche Bewandtnis es mit der Sache hat. Ich habe ihm keine Aufmunterung gegeben, durchaus keine, nicht die allergeringste. Du weißt es vollkommen wohl, liebes Kind. Er benahm sich sehr ehrerbietig, ausnehmend ehrerbietig, als er die Erklärung machte, die du mit angehört hast. Allein ich weiß trotzdem nicht, wenn ich solche Verfolgungen leiden soll, wenn mit Pflanzen, wie heißt es doch, und Gartenfrüchte aller Art um den Kopf geworfen werden, sobald ich mich außer Haus blicken lasse und zu Hause Herren erscheinen und unsere Kamine verstopfen, so weiß ich doch auf mein Wort nicht, was aus mir werden soll. Es ist unendlich schwer für mich zu ertragen. Es ist schlimmer als alles, was mir vor meiner Verheiratung mit deinem guten, seligen Vater widerfuhr, obwohl ich zu der Zeit nicht wenig zu erdulden hatte, was ich jedoch natürlich vorausgesehen und worin ich mich zu finden wusste. Als ich noch nicht einmal ganz so alt war wie du, liebes Kind, kannte ich einen jungen Herrn, der uns in der Kirche zunächst saß und fast alle Sonntage während der Predigt meinen Namen in großen Buchstaben in seinen Kirchenstuhl gerade vor sich einschnitt. Was natürlich schmeichelhaft, aber doch sehr verdrießlich war, weil man von allen Orten aus den Kirchenstuhl sehen konnte und der junge Herr mehrere Male vom Kirchendiener vor aller Augen hinausgebracht wurde. Es war aber dennoch nichts gegen dieses, was noch schlimmer ist, noch weit, weit mehr in Verlegenheit setzt. »Wahrhaftig, liebes Kätchen«, schloss Mrs. Nickleby im feierlichsten Tone und unter einer Flut von Tränen, »ich wollte lieber, dass ich eine Dame mit einem Schweinsgesicht wäre, als ein solches Leben führen zu müssen.« Anmerkung des Übersetzers: Vor einigen 20 Jahren waren an den Fenstern aller Londoner Kunsthändler Abbildungen einer solchen Dame zu sehen, von welcher man behauptete, dass sie wirklich lebe. Frank Wohlgemuth und Tim Linkinwater sahen in nicht zu unterdrückendem Erstaunen zuerst einander und darauf Kätchen an, die es fühlte, dass eine Erklärung nötig sei, aber vor Schrecken über die Beinerscheinung, vor Angst, dass der im Kamin Zappelnde ersticken möchte und in ihrer Verlegenheit die mindest lächerliche Lösung des Geheimnisses zu finden, vollkommen außerstande war, auch nur ein Wort hervorzubringen. »Er bereitet mir großen Kummer«, begann Mrs. Nickleby, die Augen abtrocknend abermals. »Großen Kummer, aber ich bitte, beschädigen Sie kein Haar auf seinem Kopfe, unter keiner Bedingung auch nur ein Haar auf seinem Kopfe.« Es würde unter den obwaltenden Umständen nicht ganz so leicht gewesen sein, ein Haar auf dem Kopfe des Herrn zu beschädigen, als es sich Mrs. Nickleby zu denken schien, da der Kopf des Gentlemans mehrere Fuß hoch in dem keineswegs weiten Kamine steckte. Da indes besagter Gentleman während der ganzen Zeit nicht aufgehört hatte, von dem Bankerottmachen der Schönen in Beziehung auf die Treue zu singen, und jetzt nicht bloß anfing, äußerst matt zu krächzen, sondern auch sehr heftig zu zappeln, als ob ihm das Atmen schwer würde, so zerrte Frank Wohlgemuth ohne weiteres Zögern so wacker an den kurzen und wollenen, dass der Besitzer derselben weit eilfertiger unten im Zimmer anlangte, als es nach seiner Berechnung hätte geschehen sollen. »Ja, ja, ich kenne ihn«, rief Kätchen, sobald seine ganze Gestalt sichtbar geworden war. »Oh, bitte, schonen Sie seiner. Hat er Schaden genommen? Ich will es nicht hoffen. Oh, sehen Sie zu, ob er auch keinen Schaden genommen hat.« »Ich versichere Sie, nicht den mindesten«, sagte Frank, der den Gegenstand seines Unwillens sofort mit der zartesten Rücksicht behandelte. »Lassen Sie ihn nicht näher kommen«, sagte Kätchen, indem sie sich so weit als möglich zurückzog. »Nein, nein, er soll es nicht«, erwiderte Frank. »Sie sehen, dass ich mich seiner hier versichert habe. Aber darf ich nicht fragen, was dies alles bedeutet und ob Sie den alten Herrn erwartet haben?« »Ach nein«, sagte Kätchen, »natürlich nein. Allein er, ich glaube, dass meine Mutter anderer Meinung ist. Er ist ein Wahnwitziger, der aus dem nächsten Hause entflohen ist und Gelegenheit gefunden haben muss, sich hier zu verstecken.« »Kätchen«, fiel Mrs. Nickleby mit würdevoller Strenge ein, »ich muss mich über dich wundern.« »Liebste Mutter, ich muss mich in der Tat über dich wundern«, wiederholte Mrs. Nickleby, »höchlich über dich wundern, dass du dich den Verfolgern des unglücklichen Herrn anschließest, da du doch sehr wohl weißt, dass sie die schändlichsten Absichten auf sein Vermögen haben und dass darin das ganze Geheimnis beruht. Es würde weit menschenfreundlicher von dir sein, Kätchen, Mr. Linkinwater oder Mr. Wohlgemuth zu bitten, sich in das Mittel zu legen und ihm zu seinem Rechte zu verhelfen. Du sollst dich nicht durch deine augenblicklichen Gefühle bestimmen lassen. Es ist wahrlich nicht recht. Nimm doch ein Beispiel an mir. Wenn irgendjemand Ursache hat, unwillig zu sein, wer ist es? Ich natürlich, und ich habe nicht wenig Grund zum Unwillen, würde aber trotzdem um nichts in der Welt eine solche Ungerechtigkeit begehen. Nein, fuhr sie fort, warf sich dabei in die Brust und blickte zugleich mit einer Art verschämter Würde nach einer anderen Seite. Der Herr wird mich verstehen, wenn ich ihm sage, dass ich die Antwort wiederhole, die ich ihm vor einigen Tagen gab, dass ich sie stets wiederholen werde, obwohl ich glaube, dass er es ehrlich meint, da ich sehe, dass er sich meinetwillen in so schreckliche Lagen bringt, und dass ich ihn bitte, die Güte zu haben, sich sogleich zu entfernen, da es sonst unmöglich sein wird, sein Benehmen vor meinem Sohne Nikolas geheim zu halten. Ich bin ihm verbunden, recht sehr verbunden, kann aber seinen Anträgen keinen Augenblick Gehör schenken. Es ist schlechterdings unmöglich.« Der alte Herr, dessen Nase und Wangen durch große Rußflecken verschönert waren, saß unter des mit unterschlagenen Armen auf der Erde und schaute in tiefem Stillschweigen und majestätischer Haltung umher. Er schien das, was Mrs. Nickleby sagte, nicht im Mindesten zu beachten, beehrte sie aber, als sie aufgehört hatte zu reden, mit einem langen Anstarren und fragte, ob sie nunmehr vollkommen fertig wäre. »Ich habe nichts mehr zu sagen«, erwiderte sittig die Dame. »Ich kann in Wahrheit nichts mehr sagen.« »Sehr schön«, sagte der alte Herr mit erhobener Stimme, »so bringe man eine Flasche, ein reines Glas und einen Korkzieher.« Da dieser Befehl von niemandem in Ausführung gebracht wurde, so erhob der alte Herr nach einer kurzen Pause die Stimme abermals und forderte ein Knallbutterbrot. Als auch dieser Artikel ausblieb, begehrte er ein Frikassee von Stiefelstulpen mit Goldfischsoße, lachte sodann recht herzlich und vergnügte seine Zuhörer durch ein sehr langes, sehr lautes und höchst melodisches Geheul. Mrs. Nickleby schüttelte desungeachtet in Erwiderung auf die bedeutsamen Blicke sämtlicher Umstehenden den Kopf, gleichsam um männiglich zu versichern, dass sie in dem allen durchaus nichts sähe als etwa zum höchsten einen geringen Grad von Exzentrizität und dürfte bis zum letzten Augenblicke ihres Lebens derselben Meinung geblieben sein, wenn nicht einige Umstände zusammengekommen wären, die, so unbedeutend sie an sich waren, dem Ganzen doch eine durchaus veränderte Gestalt gaben. Es trug sich nämlich zu, dass Miss La Creevy, da sie ihre Patientin in keinem sehr drohenden Zustande sah und eine starke Neugier empfand zu wissen, was in dem Zimmer vorginge, hereineilte, während der alte Herr gerade im Heulen begriffen war. Desgleichen trug es sich zu, dass der alte Herr, sobald er sie erblickte, plötzlich innehielt, auf die Füße sprang und ihr leidenschaftlichst Kusshände zuwarf. Ein verändertes Benehmen, bei welchem die kleine Malerin vor Schrecken fast von Sinnen kam und wodurch sie bewogen wurde, sich in der größesten Eile hinter Tim Linkinwater zurückzuziehen. »Aha«, rief der alte Herr, faltete die Hände und presste sie mit großer Gewalt aneinander. »Jetzt sehe ich sie. Mein Leben, meine Göttin, meine Geliebte, meine unvergleichbare Schönheit, sie ist endlich gekommen, endlich, und alles ist Gas und Gamaschen.« Mrs. Nickleby geriet auf einen Augenblick außer Fassung, gewann indes sofort ihre Geistesgegenwart wieder, nickte Miss La Creevy und den übrigen mehrere Male zu, runzelte die Stirn und lächelte gravitätisch, um anzudeuten, dass sie durchschaue, wo das Missverständnis sei und in ein paar Minuten alle nötige Aufklärung geben werde. »Sie ist gekommen«, fuhr der alte Herr die Hand auf das Herz legend fort. »O Seerabe und Schafsnase, sie ist gekommen. All meine Reichtümer sind die ihrigen, wenn sie mich zu ihrem Sklaven annehmen will. Wo ist Anmut, Schönheit und Süßigkeit wie bei ihr zu finden? Bei der Kaiserin von Madagaskar? Nein. Bei der Königin der Diamanten? Nein. Bei Mrs. Rowland, die alle Morgen in Kalidor umsonst badet?« Anmerkung des Übersetzers. Mr. Rowland ist der bekannte Verfertiger des berühmten Makassaröls. Kalidor ist ein Schönheitswasser. Nein, schmelzt sie allesamt den drei Grazien, den neun Musen und 14 Zuckerbäckertöchtern aus der Oxfordstraße zu einer einzigen zusammen, und ihr bekommt noch immer keine nur halb so liebenswürdige Frau. Pah, nein, ich schwör's bei meiner Ehre. Nach dieser Rhapsodie schlug der alte Herr 20 bis 30 Mal Schnippchen und verfiel darauf in eine verzückte Betrachtung der Reize Miss La Creevys, wodurch Mrs. Nickleby eine günstige Gelegenheit zu einer Erklärung erhielt, welche sie sofort benutzte. »Es ist wahrlich«, sagte die würdige Dame mit einem einleitenden Husten, »es ist wahrlich ein großer Trost unter so prüfungsschweren Umständen, wie diese sind, dass eine andere Person irrtümlich für mich genommen wird. Ein sehr großer Trost, und noch nie ist so etwas vorgekommen, obwohl ich mehrere Male mit meiner Tochter Gätchen verwechselt worden bin.« Die Leute waren ohne Zweifel sehr töricht und hätten es vielleicht besser wissen sollen, allein sie verwechselten mich nun einmal mit ihr, was natürlich nicht meine Schuld war, und es würde in der Tat sehr ungerecht sein, wenn man mich dafür verantwortlich machen wollte. In diesem Falle muss ich jedoch notwendig fühlen, dass es sehr unrecht von mir wäre, wenn ich zugäbe, dass jemand, und besonders einer Dame, welcher ich höchlich verpflichtet bin, um meinetwillen eine Unannehmlichkeit oder Unruhe verursacht würde, und ich halte es daher für meine Pflicht, dem Herrn zu sagen, dass er sich im Irrtum befindet, dass ich die Dame bin, von welcher ihm irgendein Unverschämter gesagt hat, ich wäre die Nichte der Straßenpflasterkommissäre, und dass ich ihn auf das Dringendste ersuche, sich ruhig zu entfernen, und wenn es auch nur, hier lächelte Mrs. Nickleby verschämt und stockte, um meinetwillen geschehe. Man hätte erwarten müssen, dass so viel Zartgefühl und Herablassung dem alten Herrn auf das Tiefste zu Herzen gegangen wäre und dass er wenigstens höflich und schicklich erwidert. Wie unermesslich war also Mrs. Nicklebys Entsetzen, als er ihr, und zwar in einem durchaus nicht zu missdeutenden Tone, laut und mit sehr vernehmlicher Stimme statt aller anderen Antwort zurief: »Fort, hinweg, Katz, Katze!« »Sir«, rief Mrs. Nickleby mit matter Stimme aus. »Katz, Katze«, wiederholte der alte Herr. »Busekatze, Mausekatze, Hänschen, Mies, Mies, Kss«, zischte er durch die Zähne, drehte die Arme heftig rundum und sprang dabei wechselweise auf Mrs. Nickleby ein und wieder zurück, in jener Art von wilden Tanze, womit man die Gassenbuben an Markttagen Schweine, Schafe und andere Tiere erschrecken sieht, wenn dieselben hartnäckige Anzeichen geben, in die unrechten Straßen einlenken zu wollen. Mrs. Nickleby verschwendete keine Worte, sondern stieß einen Schrei des Erstaunens und Schreckens aus und sank augenblicklich in Ohnmacht. »Ich eile meiner Mutter zu Hilfe«, sagte Käthchen hastig, »bin bei vollkommener Fassung, aber bitte schaffen Sie ihn fort, schaffen Sie ihn fort.« Frank wusste anfangs nicht, wie er dieser Aufforderung Genüge leisten sollte, verfiel indes bald auf die Kriegslist, Miss La Creevy einige Schritte vorausgehen zu lassen und den alten Herrn zu bewegen, ihr nachzufolgen. Sie glückte noch über Erwarten. Er ging von Tim an der einen und Frank an der anderen Seite, sorgfältig bewacht, in einer Bewunderungsextase hinaus. »Käthchen«, murmelte Mrs. Nickleby gleich darauf, »ist er fort?« Ihre Tochter bejahte. »Ich werde mir niemals verzeihen können«, fuhr sie fort, »niemals. Der Herr hat den Verstand verloren, und ich bin die unselige Ursache.« »Sie die Ursache?« wiederholte Käthchen erstaunt. »Ja, liebes Kind«, sagte Mrs. Nickleby mit der Ruhe der Verzweiflung, »du hast gesehen, was er vor einigen Tagen war. Du siehst, was er jetzt ist. Ich habe es deinem Bruder schon vor vielen, vielen Wochen gesagt. Ich wollte hoffen, dass ihm eine Zurückweisung nicht zu viel werden würde. Du siehst nun, er ist nur noch sein bloßer Schatten. Ein wenig Überspanntheit ist in solchen Fällen gar zu natürlich. Davon aber abgesehen, weißt du, wie vernünftig, klug und ehrenhaft er sprach, als wir ihn im Garten sahen. Du hast den fürchterlichen Unsinn gehört, den er heute Abend sprach und bist Zeuge gewesen, wie er das unglückliche, arme, kleine, alte Mädchen behandelt hat. Kann noch ein Zweifel obwalten, woher nun das alles rührt? Ach, ich bin die unselige Ursache, obwohl ich Gott sei Dank weiß, dass mich kein Tadel treffen kann. Ich habe es Nikolas gesagt, sagte ihm, Nikolas, wir sollten uns sehr vorsehen, was wir tun. Er hörte mich kaum an. Oh, wenn die Sache gleich anfangs auf die rechte Weise angegriffen wäre, wie ich es wünschte. Aber ihr seid beide eurem seligen Vater nur gar zu ähnlich. Ich weiß indes, womit ich mich trösten kann, und das muss mir freilich genug sein. Nachdem Mrs. Nickleby auf diese Weise ihre Hände von aller Verantwortlichkeit für die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Zeit reingewaschen, fügte sie wohlwollend hinzu, sie hoffe, dass ihre Kinder nie mehr Ursache zu Selbstvorwürfen haben möchten, als sie selber derzeit hätte, und schickte sich an, die Eskorte zu empfangen, welche bald darauf mit der Nachricht zurückkehrte, dass der alte Herr wieder sicher verwahrt wäre, und dass man seine Wärter, die sich mit ein paar guten Freunden einen lustigen Abend gemacht, gänzlich unbekannt mit seiner Abwesenheit gefunden hätte. Als die Ruhe endlich wiederhergestellt war, wurde noch eine entzückende halbe Stunde, wie Frank sich ausdrückte, während er sich mit Tim Linkinwater auf dem Heimwege befand, in traulichem Gespräche hingebracht, worauf Tim erklärte, dass es hohe Zeit wäre zu gehen, und die beiden Herren sich entfernten, obwohl nicht ohne vielfache Anerbietungen von Seiten Franks zu bleiben, bis Nikolas zu Hause käme, gleich viel, wie spät es werden möchte, wenn die Damen nach dem, was vorgegangen, auch nur die mindeste Furcht hegten, allein gelassen zu werden. Da ihm jedoch ihre Freiheit von allen weiteren Besorgnissen keinen Vorwand ließ, die Wacht zu beziehen, so war er genötigt, den Posten zu räumen und sich mit dem getreuen Tim zurückzuziehen. Es vergingen fast 3 Stunden im Stillschweigen, und als Nikolas heimkehrte, wurde sich Käthchen errötend bewusst, wie lange sie mit ihren Gedanken beschäftigt allein gesessen. »Ich glaubte wirklich, es wäre kaum eine halbe Stunde gewesen«, sagte sie. »Dann müssen deine Gedanken angenehmer Art gewesen sein«, bemerkte Nikolas. »Darf ich den Gegenstand wissen?« Käthchen war verwirrt. Sie ließ ein Band durch die Finger gleiten, schlug die Augen auf und lächelte, sah vor sich nieder und ließ eine Träne fallen. »Käthchen«, sagte Nikolas, sie zu sich ziehend und küssend, »lass mich doch dein Gesicht sehen. Ei, ei, das war nur ein Blick. Ist so auch recht? Sieh mich ordentlich an, und ich will dir deine Gedanken sagen.« So unbefangen das Anerbieten geäußert wurde, erschreckte es doch die Schwester dermaßen, dass Nikolas Lachen zu anderen Gegenständen überging. Beim Zubettgehen hatte er allmählich herausgebracht, wie einsam Smike den ganzen Abend gewesen wäre, jedoch nur sehr allmählich, denn auch hierüber schien sich Käthchen mit einer gewissen Zurückhaltung zu äußern. »Der arme Mensch«, sagte Nikolas leise an Smikes Tür klopfend, »was mag denn die Ursache davon sein?« Käthchen hing an des Bruders Arme und hatte, da die Tür rasch geöffnet wurde, nicht Zeit, sich loszumachen, ehe Smike, blass und erbärmlich aussehend, vollständig angekleidet, vor beide hintrat. »Bist du nicht zu Bett gewesen?« fragte Nikolas. Smike verneinte stotternd. Nikolas hielt Käthchen, die sich entfernen wollte, zurück und fragte, »warum denn nicht?« »Ich konnte nicht schlafen«, antwortete Smike, des Freundes dargebotene Hand ergreifend. »Du bist unwohl?« fuhr Nikolas fort. »Ich bin wirklich besser, weit, weit besser«, erwiderte Smike hastig. Wenn das ist, warum überlässest du dich diesen Anfällen von Trübsinn?« fragte Nikolas in so freundlichem Tone, als er vermochte. »Oder warum sagst du uns die Ursache nicht? Du wirst jetzt ein ganz anderer Mensch, Smike.« »Ja, ja, ich weiß es«, entgegnete Smike. »Ich will Ihnen die Ursache schon einmal sagen, nur jetzt nicht. Ich hasse mich selbst darum. Sie sind alle so gütig und liebevoll. Ich kann es aber nicht ändern. Mein Herz ist sehr voll. Sie wissen nicht, wie voll es ist.« Er drückte Nikolas hastig die Hand, bevor er sie fahren ließ, warf dem Bruder und der Schwester einen Blick zu, wie wenn er von ihrer innigen Liebe zueinander tief ergriffen wäre, ging in sein Schlafzimmer zurück und war bald der einzige Wachende unter dem friedlich stillen Dache. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 1. November 2024.